Gehen Sie regelmäßig zum Arzt, auch wegen jeder Kleinigkeit. Gewinnen Sie das Vertrauen Ihres Arztes. Fragen Sie, wie es ihm geht, an welchen Krankheiten er leidet. Bringen Sie ihm gelegentlich ein kleines Geschenk mit, einen selbstgehäkelten Topflappen, eine geschmackvolle Krawatte, ein Stück Kuchen. Finden Sie heraus, was die Lieblingsspeise Ihres Arztes ist, und laden Sie ihn zum Essen ein. Gehen Sie mit ihm ins Kino oder in die Oper und erzählen Sie ihm von den Krankheiten Ihrer Verwandtschaft. Hobbys und Angewohnheiten berühmter Ärzte. Hippokrates war ein leidenschaftlicher Diskuswerfer und schlief nur beim Licht einer Öllampe. Johann Andreas Eisenbart züchtete Suppenhühner und zwang jeden Patienten, eine Runde Mikado mit ihm zu spielen. Ferdinand Sauerbruch sammelte englische Bierdeckel und schüttelte auf der Straße allen Passanten die Hand. Oh, nice to meet you. Oh, nice to meet you. Nice. Ein Arztbesuch ist ein schönes und nützliches Erlebnis. Selbst die Zeit im Wartezimmer ist nicht unnütz vertan. Man macht Bekanntschaften, die nicht selten zu Freundschaften und intimen Beziehungen führen. Wichtig ist ein gutes Verhältnis zur Sprechstundenhilfe. So wie der Papst zwischen dem Gläubigen und dem lieben Gott steht, vermittelt die Sprechstundenhilfe zwischen dem Patienten und dem Arzt. Gleich geht's los. Der Herr Doktor ist gleich soweit. Er muss nur noch sein Puzzle zu Ende legen. Was hat er denn diesmal in Arbeit? Das weiße Quadrat auf weißem Feld von Kasimir Malevich. Sehr schwierig. Oh, no. Das wird keine Kleinigkeit dauern. Diese Warterei im Tag ist wirklich zum Kotzen. Sie sollten froh sein, dass der Herr Doktor nicht nur ans Geld verdienen denkt, sondern sich meditativ auf seinen schwierigen Alltag vorbereitet. Sie und Ihr Herr Doktor, Sie ersticken doch mal vor Bewunderung. Geben Sie doch zu, dass Sie hinter ihm her sind und ihn heiraten wollen. Der Herr Doktor ist verheiratet, Frau Knoll, mit einer strohblonden Sexbombe, von der er zwei reizende, quicklebendige Kinder hat. Drittes Kapitel beim Arzt. Warum heftet dieses Pflaster nicht? Jetzt geht das wieder los. Gibt es in diesem Land eine Arznei gegen Keuchhusten? Ich finde es sehr klug von Mr. McBride, die Wartezeit so sinnvoll zu nutzen. Mangelnde Sprachkenntnisse können einen in Teufels Küche bringen. Mein Verlobter und ich haben einmal Urlaub auf den Osterinseln gemacht. Und wir gingen zu der einzigen Würstchenbude und da... Moment, ich glaube, der Herr Doktor hat sein Puzzle beendet. Ein Blick durchs Schlüsselloch? Scheiße! Nein, doch nicht. Ich habe mich getäuscht. Als ob wir nichts Besseres zu tun hätten. Wann hat der Herr Doktor denn angefangen mit seinem Scheißquadrat? Heute früh um 4 Uhr. Übrigens, haben Sie Ihre Tropfen genommen, Herr Tollfuß? Mir wird jedes Mal speiübel danach. Dann lassen Sie sich noch ein Mittel gegen Übelkeit verschreiben. Natürlich. Und wenn der arme Herr Tollfuß von dem Mittel gegen Übelkeit Verstopfung bekommt, wird ihm ein Mittel gegen Verstopfung verschrieben. Und wenn er dann akuten Haarausfall bekommt, wird ihm ein Haaraktivum verschrieben, das leider zur Folge hat, dass der arme Herr Tollfuß an Schuppenflechte und Gicht erkrankt. Seit wann halten Sie zu mir? Sonst geben Sie doch immer der Sprechstundenhilfe recht, egal was sie sabbert. Also ich muss schon bitten, meine Herren. Ich hab doch bloß gemeint... Es gibt nun mal keine Mittel ohne Risiken und Nebenwirkungen. Ich sage immer, das einzige Wahre ist die richtige Ernährung. Ich bin, wie Sie wissen, autodidaktische Diätistin. Schon wieder. Ich kann's nicht mehr hören. Jeden Tag dieselbe Leier. Siebtes Kapitel in der Musikalienhandlung. Meine neueste Diätempfehlung. Meiden Sie Fleisch, Obst, Gemüse, Käse, Butter, Margarine, Brot, Eier, Salat, Pudding, Mehlspeisen, Alkohol, Milch, Kaffee... Und Fruchtsäfte. Und was ist mit Suppe und Eis? Lassen Sie um Gottes Willen die Finger davon. Wer auch nur einen Teller Bohnensuppe oder eine Kugel Vanilleeis zu sich hören nimmt. Sie doch endlich auf! Sie werden jetzt fragen, was kann man dann überhaupt noch essen? Meine Antwort? Kartoffeln! Marokkanische Brühkartoffeln. Leckere Salzkartoffeln in Reisrahmen. Speckkartoffeln in feiner Sahne. Mehr Elan, bitte. Speckkartoffeln in feiner Sahnesoße. Ist das eine Brühkartoffel? Mexikanische Salzkartoffeln. Süß-saures Kartoffelgratter. Speckkartoffelpuffer in Reisrahmen. Magere Salzkartoffeln, Müllerin. Die Sprechstundenhilfe ist der gute Geist einer jeden Arztpraxis. Ihre ganze Sorge gilt dem Wohlergehen der Patienten. In Kartoffelteig! Ein wenig einseitig, würde ich sagen. Sehen Sie, so geht es dem Herrn Doktor mit Ihnen. Tag für Tag dieselben Patienten, Tag für Tag dieselben Krankheiten. Er dürstet nach neuen Gebrechen und Beschwerden. Aber nein, er hält Ihnen schon seit Jahren die Treue. Rührend. In der Tat. Mir ist es egal, wie viele Patienten hier ein- und ausgehen. Ich tue meine Pflicht so und so. Aber der Herr Doktor befindet sich bereits in einer echten Krise und sucht regelmäßig einen Psychiater auf. Herr Kollege, welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit vor Ihrer Geburt? Gar keine. Na Gott sei Dank. Vorgeburtliche Erinnerungen haben nur Vollidioten und Lyrikerinnen. Können Sie sich an die Krankheiten Ihrer Mutter erinnern? Nein. Vermissen Sie Ihre Mutter? Nein. Erzählen Sie mir von Ihrem Vater. Mein Papa war Briefmarkenhändler und Alkoholiker. Am friedlichsten war er, wenn er vor dem Fernseher saß. Nur bei Fußballübertragungen fuhr er aus der Haut. Schieß doch, du Idiot! Sprechen Sie ruhig weiter. Am liebsten sah Papa eine Quiz-Sendung mit Robert Lemke. Also das ist Frau Irene Seibold und sie ist privat versichert. Welches Schweinderl nehmen wir denn? Das Blaue. Das Blaue, sehr schön. Und der Hans ist dran. Ja. Leiden Sie an einer ansteckenden Krankheit? Na, das kann man nicht sagen, gell? Nein. Konsultieren Sie einen Arzt, der eine spezielle Ausbildung genossen hat? Ja. Kommt dieser Arzt zu Ihnen ins Haus? Nein. Es geht weiter beim Guido. Müssen Sie sich manchmal kratzen, auch in der Öffentlichkeit? Ja. Leiden Sie an einer Allergie? Das weiß ich nicht. Ja, also das geht nicht. Sie dürfen nur mit Ja oder Nein antworten. Wenn ich es aber nicht weiß... Ja, ich habe es Ihnen doch vor der Sendung gesagt. Wahrscheinlich nicht. Also nein. Es geht weiter beim Hans. Nein, bei der Marianne. Könnte es sein, dass Sie sich Ihre Krankheit nur einbilden? Dass Sie sich nur interessant machen wollen? Nein. Tja, das war's. Ihr habt's wieder nicht erraten. Ich darf es euch jetzt sagen, Frau Seibold ist Bettnässerin. Wir haben da einen kleinen Fett vorbereitet. Hier sehen wir Frau Seibold beim Aufstehen. Sie zieht das Gummileintuch ab und bringt es ins Badezimmer. Tropft halt ein bisschen. Da sitzt Frau Seibold beim Frühstück und nimmt ihre Medikamente ein. 3 Dutzend sind es, glaube ich, gell? Haben die eigentlich schon was genutzt? Nein, ich krieg nur Juck- und Brechreiz davon. So. Ja, und das ist Frau Seibold auf dem Weg zum Arzt. Jetzt geht sie die Treppe hoch und hier betritt sie das Wartezimmer. Wenn sich der Herr Doktor langweilt, hätte er sich einen anderen Beruf aussuchen sollen. Wir können uns doch nicht wegen ihm neue Krankheiten zulegen. Grüß Gott, ich bin die neue Patientin. Willkommen, Frau Seibold. Oh, Sie kennen sogar schon meinen Namen? Natürlich. Sie haben sich ja telefonisch angemeldet. Und es geschieht nicht oft, dass wir ein neues Mitglied unserer kleinen Familie begrüßen dürfen. Wir sind doch eine kleine Familie, oder? Ja, ja. Natürlich. Klar doch. Setzen Sie sich doch, Frau Seibold. Danke. Sehr aufmerksam. Also das ist Frau Seibold. Sie sind Bettnässerin, stimmt's? Ja, ich habe eben als Kind... Ich darf Ihnen kurz die anderen Patienten vorstellen. Das ist Frau Knoll. Guten Tag. Grüß Gott. Sie weiß selbst nicht, was ihr fehlt. Ich glaube, sie kommt nur aus Langeweile her. Ich huste Ihnen gleich was. Seit 3 Tagen habe ich Ohrensausen, dass es nicht mehr feierlich ist. Natürlich. Und das ist Mr. McBride, ein Amerikaner. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Mr. McBride lernt Deutsch. Wenn er unsere Sprache beherrscht, wird er uns sicher sagen können, wo ihn der Schuh drückt. 5. Kapitel im Kaufhaus. Dieses Paar brauner Schuhe ist zu klein für meine Füße. Haben Sie ein anderes? Die deutsche Sprache ist furchtbar schwierig. Sie werden es schon schaffen, Mr. McBride. Haben Sie Dank für diese Auskunft. Da drüben ist Herr Tollfuß, unser treuester Patient, um es dezent zu formulieren. Er ist ehemaliger Schiedsrichter und kann's nicht lassen. Das stimmt. Es ist wie eine Sucht, wie Alkohol oder Heroin. Ich will einen friedlichen Abend in der Kneipe verbringen. 2 Gäste streiten sich, fangen eine Schlägerei an. Und was mache ich? Stifte ich Frieden? Treibe ich sie auseinander? Nein, ich ziehe meine Trillerpfeife und schiedsrichte den Kampf. Oder ein paar Menschen rennen hinter dem Bus her. Einer gewinnt. Ich ziehe meine Trillerpfeife, reiße den Arm des Siegers hoch, beglückwünsche ihn und der Bus fährt ohne ihn ab. Wenn ich recht verstehe, brauchen Sie so eine Art Entziehungskur. Da gibt es keine Heilung. Und jetzt darf ich Ihnen noch Herrn Morse vorstellen. Angenehm. Benedikt Morse, mein Name. Herr Morse hat eine ähnliche Krankheit wie Herr Tollfuß. Wie bitte? Sie vergleichen mich mit diesem Hans Wurst? Jetzt soll ich wohl wütend werden. Ich denke gar nicht daran. Ich vergleiche Sie nicht mit Herrn Morse. Ich weise lediglich auf die Ähnlichkeit Ihrer Gebrechen hin. Ebenso gut könnten Sie Ruhpolding mit New York vergleichen. Oder Peter Alexander mit Mao Zedong. Aber Herr Tollfuß, unsere liebe Sprechstundenhilfe hat doch gar nicht so unrecht. Sie und Herr Morse sind beide suchtkrank. Danke, Frau Knoll. Sie haben mir die Worte aus dem Mund genommen. So wie der Herr Tollfuß leidenschaftlicher Schiedsrichter ist, ist Herr Morse passionierter Sammler. Ich bin nicht nur Sammler, sondern auch Weltreisender, der geborene Nomade. Ich liebe es, oft umzuziehen, mich in fernen Ländern niederzulassen. Für einen Sammler nicht ganz einfach. Und deshalb sammle ich etwas, was keinen Platz beansprucht und keiner Pflege bedarf. Eine abstrakte Sammlung sozusagen. Ich fürchte, ich verstehe nicht. Sie werden gleich verstehen. Wir hören die Leier zum 100. Mal. Ich sammle Arztbesuche. Wo immer ich auch eintreffe, ich melde mich sofort bei einem 1000 Ärzte an und lasse mich von Kopf bis Fuß untersuchen. So lerne ich bereits im Wartezimmer interessante Menschen kennen und erfahre eine Menge über Diagnose und Heilmethoden fremder Kulturkreise. Das klingt sehr interessant. Sie müssen mir unbedingt mehr erzählen. Aber nicht heute. Da warten Sie mal schön einen Tag ab, an dem alle anderen krank sind. Wenn mich eine Dame bittet, meine Reiseerlebnisse zu erzählen, komme ich diesem Wunsch nach. Sie können sich Petersilie in die Ohren stopfen. Hier wird gar nichts gestopft ohne den Herrn Doktor. Nicht wenig, genau genommen alles, hängt von der Kunst der Diagnose ab. Der beste Arzt kann einpacken, wenn er nicht in der Lage ist, eine Diagnose zu erstellen, die so wasserdicht ist wie eine Schweizer Markenuhr. Die unglaublichsten Geschichten erzählt man sich über Rudolf Virchow, den berühmten bärtigen Mediziner aus Berlin. Niemand handhabte zu seiner Zeit eleganter das Stethoskop, Niemand schrieb virtuosere Rezepte, die sich reimten und an den Sonetten Petrarchas geschult waren. Doch seine Diagnosen waren die reinsten Katastrophen. Oh, böse, böse. Selbst seine treuesten Anhänger mussten zugeben, dass er nicht fähig war, einen Meniskusschaden von einer Mittelohrentzündung zu unterscheiden. Ich bin froh, dass ich nicht in einem Krankenhaus arbeiten muss. Schichtdienst, schlechte Bezahlung und die Patienten. Naja, die sind wohl überall gleich verquengelt und wehleidig. In letzter Zeit nehmen Sie sich ein bisschen viel heraus. Sie halten sich wohl für was Besonderes, bloß weil der Herr Doktor und dieser Lumpensammler Morse also hinter Ihnen her sind. Da verstehen Sie mich völlig falsch. Ich bin nur ein armes Hascherl vom Land und habe nicht mal Abitur. Liebes Kind, du hast mit Ach und Krach deinen Grundschulabschluss geschafft. Willst du jetzt den Sohn vom Einödbauern heiraten oder nicht? Nein, ich will in die Stadt ziehen. In die Stadt? Ich werde auf einem Abendgymnasium das Abitur nachmachen und mich dann zur MTA ausbilden lassen. Zu was? Zur medizinisch-technischen Assistentin. Ich möchte bei einem Arzt arbeiten. Ärzte sind die wundervollsten Menschen der Welt. In die Stadt, zu einem Arzt. Dabei ist der Sohn vom Einödbauern scharf wie Lumpi auf dich. Schon am nächsten Tag war unsere Sprechstundenhilfe in die Stadt gezogen, hatte sich bei einer Wasserwerkswitwe ein Zimmer zur Untermiete genommen und sich im Abendgymnasium eingeschrieben. Bald hatte sie einen Freund, kaufte Seidenstrümpfe, lackierte sich die Fingernägel und überhaupt war das Großstadtleben so abwechslungsreich, dass sie keinen einzigen Kurs bestand. In ihrer Verzweiflung fuhr sie in ein Land, wo man sich auch ohne Abitur zur MTA ausbilden lassen konnte. Sie fuhr zu Albert Schweitzer nach Lambarene. Grüezi, schönes Fräulein. Und sie schrieb in ihr Tagebuch, Albert Schweitzer ist alles andere als ein Faulpelz. Er steht um 6 Uhr auf und nach kaum 30 Minuten hat er die Morgentoilette beendet. Als Frühstück gönnt er sich nur eine Tasse lauwarmer Kokosmilch. Kokosmilch weckt die Lebensgeister. Dann setzt er den Tropenhelm auf und geht in sein Sprechzimmer, wo er bis zum späten Abend die Neger gesund macht. Das Mittagessen besteht immer aus 2 Bananen, die er hastig verschlingt, ohne dabei die jeweilige Behandlung zu unterbrechen. So eine Banane ist eine nahrhafte, ehrliche Mahlzeit. Wenn er zu therapeutischen Zwecken beide Hände benötigt, lässt er die Banane zwischen den Zähnen stecken. Die viergeteilte Schale schlappert dann vor seinem Hals. Lange nach Sonnenuntergang, lange nach getaner Arbeit, setzt er sich an seine verstimmte Tropenorgel, einem Geschenk des evangelischen Hilfswerks, und spielt bis Mitternacht Fugen von Johann Sebastian Bach. Schon der erste Akkord bringt die Patienten in den Bambussälen nebenan zur Raserei. Wir Schwestern gehen mit Tabletts von Bett zu Bett und verteilen ölgetränkte Wattebäuschen, die sich die Patienten hastig in die Ohren stopfen. Aber das hilft nun auch nichts mehr, denn Albert Schweitzer gerät immer mehr in Fahrt. Die Fuge von Bach, Hans in sich. Und greift mit brutaler Freude in die Tasten. Nach Albert Schweitzers Tod ist unsere Sprechstundenhilfe wieder nach Deutschland in die Großstadt gezogen und fand sofort Stellung bei unserem Herrn Doktor. Als ich in Timbuktu lebte, war mein Hausarzt natürlich ein Neger, aber sehr intelligent. Hat in Erlangen studiert. Und er sagte immer, junger Mann, Sie haben seltene Krankheiten. Was denn zum Beispiel? Schnupfen. Das ist doch keine seltene Krankheit. In Timbuktu schon. Ich hole mir auch noch einen Schnupfen. Warum ist es hier eigentlich so kalt heute? Ich habe nur beste Erfahrungen mit Schwarzafrikanern gemacht. Die reinsten Gentlemen auf dem Spielfeld. Auch meine haarsträubendsten Fehlentscheidungen quittierten sie mit einer ehrfürchtigen Verbeugung. Darum gewinnen die Afrikaner auch nur jedes 30. Spiel. Vielleicht können Sie mir mal die Abseitsregel erklären, Herr Tollfuß. Mein verstorbener Mann hat es bestimmt 100 Mal versucht, immer ohne Erfolg. Wahrscheinlich ist die Abseitsregel sowieso überflüssig. Nur eine Selbstzweckregel, um diesen drögen Sport etwas komplizierter zu machen. Ha, da haben wir es. Keine Ahnung. Ohne Abseitsregel wären Fußballspiele gar nicht möglich. Ha, dass ich nicht lache. Ich sage Ihnen, ohne Abseitsregel wäre... Jetzt erklären Sie sie halt um Himmels Willen. Also gut. Steht eine der einen Mannschaft auf der gleichen Höhe neben einem der anderen Mannschaft oder noch näher als dieser vor dem anderen Tor, bevor der Ball von hinten nach vorne von einem anderen der einen Mannschaft zu dem einen der einen Mannschaft abgespielt wird, damit im anderen Tor ein Tor fällt, befindet sich der eine der einen Mannschaft im Abseits, worauf der Schiedsrichter pfeift. Diese Regel ist vielleicht ein wenig schwer zu begreifen, aber sinnvoll. Gäbe es die Abseitsregel nicht, könnte man nämlich immer einen von der einen Mannschaft vor dem anderen Tor stehen lassen, was zur Folge hätte, dass einer von der anderen Mannschaft seinerseits vor dem einen Tor stehen bleiben könnte bzw. müsste, nicht aber zwei, da sonst die Mannschaft vor dem anderen Tor zu stark werden würde. Aber es sei denn, auch diese würde zwei Spieler vor dem anderen Tor stehen lassen, was die andere Mannschaft nun dazu verleiten könnte, drei Spieler vor dem einen Tor und die eine Mannschaft ebenfalls drei Spieler vor dem anderen Tor und so weiter, bis beide Mannschaften starr vor dem gegnerischen Toren verweilen würde, wodurch bewiesen ist, dass erst die Abseitsregel Fußballspiele ermöglicht. Ich habe kein Wort kapiert. 9. Kapitel im Stadion. Bitte veräußern Sie mir eine Eintrittskarte, wo ich die Ereignisse gut überblicken kann. Hoffentlich ist der Herr Doktor bald fertig mit seinem Puzzle. Dann kommen wir vielleicht auch mal dran. Falls wir bis dahin nicht erfroren sind. Früher hat es sowas nicht gegeben. Da musste man nicht in eiskalten Wartezimmern rumsitzen. Da haben die Ärzte noch Hausbesuche gemacht. Es war fabelhaft. Oh, it was fantastic. Der Arzt hatte alles dabei, von der Kopfwehtablette bis zum Sauerstoffzelt. Als meine Mutter beispielsweise einmal auf den Tod da niederlag... Wegen jedem Mist haben die Leute den Hausarzt gerufen, oft nur aus reiner Langeweile. Haben ihm einen lapprigen Tee und die vertrockneten Weihnachtsplätzchen vorgesetzt und stundenlang von ihren Kindern erzählt? Sie übertreiben. Während die wirklich kranken Patienten um Hilfe geröchelt und vergeblich auf den Arzt gewartet haben. Wie wir. Auf meinen zahlreichen Weltreisen habe ich viele Arztpraxen kennengelernt. Besonders eigenartige Sitten herrschen in Mexiko. Die Wartezimmer sind brechend voll, obwohl pro Tag höchstens 4 Patienten vorgelassen werden. Dann allerdings sind sie durchschnittlich 2 Stunden im Ordinationszimmer. Mit den jungen Patientinnen schläft der Arzt, mit den alten löst er Kreuzworträtsel und mit den Männern spielt er Dame oder Schach. Das ist aber hochinteressant, Herr Morse. Morse, interessant? Eine Frechheit ist das. Keineswegs. Da nur so wenige Patienten drankommen, ist das Wartezimmer überfüllt. Da das Wartezimmer überfüllt ist, hat jeder den Eindruck, in der Obhut eines erstklassigen Mediziners zu sein. Und da der Arzt die Patienten nicht einmal untersucht, sind sie überzeugt, dass ihnen nichts fehlt. Nicht minder wichtig als die fachliche Qualifikation des Arztes ist dessen Fluidum. Schon wenn der Patient das erste Mal das Ordinationszimmer betritt und dem Arzt die Hand schüttelt, muss er das 100-prozentige Gefühl haben, hier bin ich richtig. Er muss spüren, dass dieser Mann die einzig richtige Berufswahl getroffen hat, dass dieser Mann niemals ein brauchbarer Fregattenkapitän oder Damenschneider geworden wäre. Nein, Arzt, der geborene Arzt. Ich Ich möchte mal wissen, warum sich der Herr Doktor ausgerechnet ein weißes Quadrat als Puzzle ausgesucht hat. Das kann Tage, das kann Wochen dauern. Das weiß ich auch nicht. Er murmelt immer etwas von den unendlichen Schneefeldern Sibiriens. Vielleicht ist es darum so kalt hier. Ich hätte meinen Pelz mitbringen sollen. War er mal in Sibirien? Nein, zum Wintersport fuhr er früher immer nach Mittenwald. Inzwischen gönnt er sich keinen einzigen Tag Urlaub mehr. Er lebt nur noch für seine Patienten. Ein Arzt, wie er sein soll. Und sie ist eine Sprechstundenhilfe, wie sie sein soll. Wenn er in letzter Zeit nur nicht immer so niedergeschlagen wäre. Wann verspürten Sie das erste Mal den Wunsch, Arzt zu werden? Genau kann ich das nicht sagen. Ich weiß nur, dass es mit meiner vorigen Inkarnation zusammenhängt. Was? Ich habe mal ein paar Jahre in Kanada gelebt. Und im Winter fühlte ich mich immer besonders wohl. 10 Meter Schnee, kein fließendes Wasser mehr, monatelang Schnupfen, Grippe und Frostbeulen. Ich bin vor Heimweh fast vergangen. Vor Heimweh? Heimweh nach Russland, wo ich nie gewesen war. Allmählich dämmerte mir, dass ich dort schon einmal ein Leben verbracht hatte. Ich konnte mich sogar an meinen Namen erinnern. Tatsächlich? Rasputin. Oh Gott. Rasputin, der Wunderheiler. Immer wenn die Temperaturen unter minus 20 Grad sanken, musste ich an die letzte Zarin denken. An die unglückliche Alexandra Fjodorowna. Wieso nur bei dieser Schweinekälte? Weil es Menschen gibt, die sich nur bei Extremtemperaturen näher kommen. Und Sie können sich an alles erinnern? Als wäre es gestern gewesen. Es war auf einem Zigeunerfest. Ich tanzte gerade mit dem hübschesten Mädchen einen feurigen Schardasch. Da sprengte ein zaristischer Reiter in die Runde. Ist der sibirische Stranik unter euch? Vielleicht meinst du mich. Was willst du? Der Zar lässt dich rufen. Du sollst sofort kommen. Ich habe jetzt keine Lust. Ich schau morgen mal vorbei. Ich höre wohl nicht recht. Der kleine Thronfolger hat sich beim Spielen mit der elektrischen Eisenbahn verletzt und blutet elendiglich. Du musst ihn heilen. Bislang habe ich mich nur an Krampfadern und Fußpilz versucht. Die Bluterkrankheit ist eine Schuhnummer zu groß für mich. Wir müssen es versuchen. Los, schick's auf! Der Zar und die Zarin dankten mir für mein promptes Erscheinen und führten mich ohne eine Sekunde zu verlieren ins Schlafzimmer des Thronfolgers. Der kleine Alexei befand sich in einem erbärmlichen Zustand und blutete wie ein Schwein. Die Bettwäsche war bereits völlig versaut. Ein Dutzend Ärzte stand hilflos im Zimmer herum und rang die Hände. Die kleine Anastasia, ein engelhaftes, bildhübsches Wesen, heulte Rotz und Wasser. Ich blickte die Zarin vorwurfsvoll an. Eine elektrische Eisenbahn ist das denkbar ungünstigste Geschenk für einen Bluter. Warum schenken Sie ihm nicht gleich einen Satz in die Notschnittmesser? Er hat die Eisenbahn von Eduard VII. Zu Weihnachten geschenkt bekommen. An Ihrer Stelle würde ich diesem Eduard mal gehörig den Kopf waschen. Nun machen Sie schon, ich flehe Sie an. Ich trieb alle Anwesenden aus dem Krankenzimmer. Selbst Anastasia, in die ich mich sofort verliebt hatte. Und sperrte die Tür von innen ab. Dann stellte ich mich neben das Bett, berührte die Stirn des kleinen Thronfolgers und blickte ihm betend in die Augen. Plötzlich fuhr ein sirrendes Rauschen durch meine Adern und ein violetter Schleier umgab meinen Körper. Der Zarewitsch lag wie im Koma da, sein Blut gerann. Er war gerettet. Gott Können Sie heute noch Wunder vollbringen? Natürlich nicht. Ich bin froh, wenn ich diese elende Praxis halbwegs über die Runden bringe. Ich sagte, Sie sind eine Sprechstundenhilfe, nach der man sich alle 10 Finger lecken kann. Danke, sehr nett von Ihnen. Meine sind schon ganz blau vor Kälte. Außerdem sind Sie überirdisch schön. Soll ich Ihnen etwas verraten? Ich sitze Tag für Tag nur in diesem Wartezimmer, weil ich Sie liebe. Erfüllen Sie mir meinen sehnlichsten Wunsch. Werden Sie meine Frau. Herr Morse, Sie haben Ihre Tabletten nicht genommen. Geben Sie sich keine Mühe. Bei der können Sie nicht landen. Haben Sie immer noch nicht kapiert, dass sie wild auf unseren Herrn Doktor ist? Wenn Sie heiraten möchten, geben Sie eine Annonce im Stadtboten auf. Im Stadtboten? Diesen Käseblatt? Richtig. So habe ich meinen Mann kennengelernt. Ich weiß noch genau den Text. Rüstige Witwe, nicht unvermögend. Mit Sinn für Natur und Rotwein, wandert gerne, sucht mit Niveau fettes Konto, mit Jeans am Kamin, keine leeren Worte, viele Haustiere, herzhafte Naturkost, ewige Treue, Alpen und Meer. Zins und Kindeskind. Und da hat sich jemand gemeldet? Sie machen sich keine Vorstellung. Schon am nächsten Tag drängten sich Hunderte vor meiner Haustür. Ja, was sage ich? Bis zum Hindenburgplatz standen sie Schlange. Es war mitten im Winter und eisig kalt. Das Rote Kreuz verteilte Tee an die Wartenden. Und Sie haben den Mann Ihrer Träume gefunden? Leider habe ich ihn gleich wieder verloren. Wir waren auf Urlaub in München. Da kippte er mir in einem Bierzelt plötzlich vom Stuhl und lief blau an. 17. Kapitel in Bayern. Fräulein, wo bleibt mein mit Bier gefüllter Krug? Dieser Leberkäse schmeckt wie ein alter Cowboy aus Oklahoma. Und nun ein Hoch auf unsere Ärzte. Liebe Wiesenfreunde, die Tatsache, dass wir hier alle versammelt sind, dass es uns nichts ausmacht, stundenlang in diesem Zelt zu sitzen und in schlechter Luft fettigen Schweinebraten zu essen und literweise Bier zu trinken, beweist, in welch vorbildlicher Weise die Ärzte unsere Gesundheit im Griff haben. Ich weiß auch nicht, was los war. Jedenfalls waren sofort 2 Sanitäter zur Stelle und fuhren uns zu einem Arzt. Das Wartezimmer war gar nicht so arg voll, aber ich kann Ihnen sagen, es dauerte und dauerte. Mein Mann sah inzwischen aus wie eine Dörrpflaume. Ich machte mir ernsthaft Sorgen. Endlich erschien der Arzt, aber von Behandlung keine Spur. Die Patienten verlangten nach... Ich kann es noch immer nicht glauben. Herr Doktor, was ist nachher mit der Seifenoper? Welche Seifenoper? Na, Ihre Serie Glück und Wolken in der Intensivstation. Sie haben uns gestern die Fortsetzung versprochen. Ach so, ja. Wo waren wir denn stehen geblieben, Martha? Sie spielen den Chefarzt und ich seine Mutter, eine steinalte Gräfin, die sich ins Spital geschmuggelt hat, um ihrem ahnungslosen, unehelichen Sohn ein furchtbares Geheimnis zu enthüllen. Wie geht's dir? Mutter, du siehst fabelhaft aus. Ich weiß wirklich nicht, was du auf der Intensivstation zu suchen hast. Mein Sohn, ich liege hier und spiele die Schwerkranke. Doch um die Wahrheit zu sagen, ich bin fit wie ein Turnschuh. Aber Mutter... Du sollst nun endlich erfahren... Was? Mutter? Dass die Nachtschwester, der du hinterhersteigst, meine Tochter, deine Schwester ist. Inzucht! Nein! Scheiße. Der Röntgenapparat ist explodiert. Eigentlich ist es richtig gemütlich hier. Es plaudert sich so angenehm mit Ihnen. Trotzdem könnte der Doktor auch mal an uns denken. Schließlich sind wir nicht hier, um zu plaudern, sondern um behandelt zu werden. Damit wird es eh bald vorbei sein. Der Herr Doktor hegt nicht den geringsten Zweifel, dass er auf dem Höhepunkt seines beruflichen Könnens steht. Noch ein paar Monate. Dann wird er sich zurückziehen, um einen Schlüsselroman zu schreiben. Erstes Kapitel in der Schule. Mein Fulfinger. Ich finde es bewundernswert, dass der Herr Doktor die Klimax seiner Karriere nicht zu überschreiten gedenkt. Bei Künstlern gibt es da tragische Beispiele. Denken Sie nur an die Callas. Oder an Marika Röck. Ich habe es da besser, weil ich kein Genie bin. Durchschnittliche Menschen können bis ins hohe Alter durchschnittliche Arbeit leisten. Aber Ihr Albert Schweitzer hat noch mit über 90 praktiziert. Leider. Albert Schweitzer war bekannt für seine unkonventionellen Behandlungsmethoden. Meistens hatte er bei den Operationen seine Lesebrille vergessen und fummelte dann irgendwo an dem Patienten herum. Oder er fand seine Instrumente nicht und nahm sein Taschenmesser oder die nächstbeste Machete, die er dann... Ich ertrage es einfach nicht, dass diesem wunderbaren Urwalddoktor dauernd ans Bein gepinkelt wird. Er hat in brüllender Hitze immer sein Bestes gegeben, sogar am Wochenende. Nicht umsonst hat er 28 Mal hintereinander den Nobelpreis bekommen. Aber Frau Seibold, ich wusste doch nicht, dass Sie und Schweitzer... Ist doch wahr. Wie auch immer. Jedenfalls hat Albert Schweitzer, anstatt Puzzles zu legen, gelegentlich einen Patienten behandelt. Wenn der Herr Doktor seine Praxis aufgibt, ziehe ich mich ebenfalls zurück in den schönen Odenwald. Oh, how nice! Jeden Tag rauf aufs Motorrad und durch die Gegend geknattert und nachmittags nach Hause und an meinem Buch weitergearbeitet. Schreiben Sie auch ein Buch? Eine Biografie über Florence Nightingale. Fantastisch, diese Frau. Mein großes Vorbild. Das Vorbild jeder Frau und Sprechstundenhilfe. Während des Krimkrieges ist sie wie eine Furie über die Schlachtfelder getobt und hat die Verwundeten behandelt. Franzosen, Engländer, Türken, Russen, einfach alle. Ob Freund oder Feind, das war ihr Schnurz egal. Eine wunderbare Frau. Wäre sie später geboren worden, hätte sich Albert Schweitzer glatt in sie verknallt. Da gehe ich jede Wette ein. Der zweite Teil der Biografie wird möglicherweise ein bisschen langweilig, da Miss Nightingale die letzten 50 Jahre ihres Lebens im Bett verbrachte. War sie krank? Nein, ihr fehlte absolut nichts. Sie ist einfach nicht mehr aufgestanden und hat die Queen Victoria um geschlagene 9 Jahre überlebt. James, bringen Sie mir ein frisches Blümeau und schütteln Sie die Kopfkissen auf. James, räumen Sie das Frühstücksgeschirr weg. Der Ham und die Eggs waren wie üblich versalzen. Haben Sie endlich meine Pensionskarten gefunden, James? Und schließen Sie die Fenster oder wollen Sie, dass ich erfriere? Ab und zu bleibe ich ja auch mal ganz gern einen Tag im Bett. Aber gleich ein halbes Jahrhundert... Daran können Sie sehen, wie anstrengend Ihr Wirken auf der Krim war. Ich lasse auf diese einzigartige Frau nichts kommen. So habe ich das doch nicht gemeint. Ich wollte nur sagen... Schon als kleines Mädchen habe ich auf dem Spielplatz Reißnägel und Glasscherben verstreut, um die verletzten Kinder behandeln zu können. Was ist das? Klingt wie ein Sturm. Wo soll jetzt ein Sturm herkommen? Draußen ist strahlender Sonnenschein. Hört sich an, als würde es im Ordinationszimmer stürmen. Ich sehe mal nach. Oh je. Was ist los? Das Puzzle hat sich in eine Schneewüste verwandelt. Und der Herr Doktor mittendrin wie ein hilfloser Zwerg. Sowas von Kälte habe ich noch nicht erlebt. Das würde nicht mal ein Pinguin aushalten. Wenn ich bloß meinen Mantel dabei hätte und die gefütterten Stiefel. Moment, Herr Doktor, ich komme. Bleiben Sie, wo Sie sind. Es reicht, wenn einer erfriert. Eine Florence Nightingale lässt niemanden im Stich. Ich bringe Ihnen Mullbinden und Zwieback. Wir kommen auch mit. Um Gottes Willen, machen Sie sich nicht unglücklich. Der Herr Doktor hat recht. Gehen Sie lieber nach Hause. Nichts da. Sie lassen ihn nicht im Stich und wir lassen Sie nicht im Stich. Ganz meine Meinung. Ich bin mit von der Partie. Beim Wintersport schützt jener... Halten Sie doch endlich die Klappe! Oh. Also los. Keine Müdigkeit vorschützen. 6 meiner 10 sind bereits erfroren. Und meine Nase. Reiben Sie Ihr Gesicht mit Schnee ein. Keine Zeit. Wo wollen Sie eigentlich hin? Nach St. Petersburg. Der Zar hat mich gerufen. Ohne meine Heilkunst ist die ganze Zarenfamilie aufgeschmissen. Beeil dich, mein Wundermönch. Komm zu mir in den warmen Palast, in die warmen, weichen Kissen. Haben Sie das gehört? Haben Sie die Stimme der Zarin gehört? Ich habe nichts gehört. Kurz vor seinem Hinscheiden hat mein Mann auch immer Stimmen gehört. Hast du das gehört, hat er dann gesagt. Und ich habe geantwortet, natürlich, Herbert, und jetzt schlaf. Anastasia ist zu einer reifen und schönen Frau erblüht. Da! Schon wieder? Schon wieder was? Die Zarin. Ich muss weiter. Auch Anastasia erwartet mich. Ich fürchte, er ist übergeschnappt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie die kleine Anastasia mir ihre Schnuller durchgebissen hat. Selbstverständlich. Und jetzt ganz ruhig. Wie bitte? Ganz ruhig, habe ich gesagt. Meine Trommelfelle sind bereits mit einer dicken Eisschicht überzogen. Ich höre alles wie durch einen Gletscher. Das wird schon wieder. Es kommt nur auf die innere Einstellung an. Das habe ich meinen Patienten auch immer gesagt, wenn mir nichts mehr einfiel. Wenn bloß der Schnee nicht so hoch wäre. Das erinnert mich an ein Fußballspiel, das ich einmal in Grönland zu pfeifen hatte. Grönland gegen Lappland. Die Linienrichter waren Eskimos. Es war entsetzlich. Ja, ja. Schon während der ersten Halbzeit fing es heftig zu schneien an. Bald hatten die Fußballer kiloschwere Schneeklumpen an ihren Füßen und der Ball wurde von Minute zu Minute größer. Die reinste Lawine. Eine Riesenkugel, die in kein Tor mehr passte. Herr Doktor, das nächste Mal legen Sie bitte das Puzzle vor Saison am Gardasee. Ehrlich gesagt, ich hatte mir diesen Vormittag im Wartezimmer anders vorgestellt. Statt Arztbesuche hätten Sie vielleicht doch lieber Briefmarken sammeln sollen. Nie und nimmer. Falls wir dieses Abenteuer lebend überstehen, wird es das Glanzstück meiner Sammlung. Ich habe mal ein Buch über den Polarforscher Robert Scott gelesen. Robert Scott hatte wenigstens ein Zelt und getrocknete Fische dabei. Und ist dennoch erfroren. Sie sehen das alles falsch. Der Herr Doktor hat uns absichtlich in diese Kälte gelockt, um präzise Diagnosen erstellen zu können. Das geht am besten bei 50 Grad unter Null. Dann ist das Krankheitsbild eingefroren und kristallklar. Nicht so wabernd, so fluktuierend wie bei Wärme. So einen Unsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört. Hab ich recht, Herr Doktor? Quatsch! Herr Doktor, habe ich recht oder nicht? Reden Sie ruhig, entwickeln Sie Ihre Theorien. Wir ziehen weiter. Das ist Selbstmord. Bleiben Sie bei uns. Sehen Sie, unser Herr Doktor und seine Sprechstundenhilfe, da stapfen sie durch den Schnee dem Horizont entgegen. Wenn es bloß nicht so schneien würde. Nicht aufgeben, meine Anastasia. Zu zweit schaffen wir es schon. Wenn wir diese Nacht überleben, sind wir gerettet. Aber noch lange nicht geheilt. Entscheidend ist der Wille. Die Menschheit hätte sich nie entwickeln können, wenn die Neandertaler nicht täglich den Kampf gegen die Mammuts und andere Bestien aufgenommen hätten. Und zwar mit Steinäxten und eisernem Willen. Ich sehe schwarz. Ich stecke bereits bis zur Hüfte im Schnee. Wir sollten uns bewegen. Sie Scherzkekse. Wir stecken fest. Merken Sie das nicht? Auch Ihnen reicht der Schnee schon bis zur Kinnlade. Tatsächlich. Ich kann kaum noch meinen Unterkiefer bewegen. Das ist schlimm, wenn man in einer Notlage nicht mehr reden kann. Man ist dann außerstande, sich Mut zuzusprechen. Es schneit so dicht, dass man keine Schneeflocken mehr sieht. Ein arktisches Leintuch senkt sich über uns. Herr Doktor, kommen Sie zurück. Drittes Kapitel. beim Arzt. Die Sprechstunden. Sprechstundenhilfe. Hörspiel von Michael Schulte. Die Rollen und ihre Darsteller. Die Sprechstundenhilfe. Dagmar Manzel. Der Arzt. Ulrich Wildgruber. Frau Knoll. Tilly Lauenstein. Frau Seibold. Margit Bendokat. Herr Tollfuß. Heinz Schubert. Herr Moors. Hermann Lause. Mr. McBride. Michael Habeck. Sprecher. Gerd Warmeling. Sprecherin. Eva Weißenborn. Dramaturgie Heide Böwe. Technik Katrin Hoffmeister, Astrid Kunde, Axel Müller. Regieassistenz Stefanie Laube. Regie Irene Schuck. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks mit dem ORF Wien 1994.